Abschnitt 42 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 316. Auf, Amor, deine Hände mir zu reichen. Lass neu den müden Geist zum Himmel schweben, um sie zu singen, die mit Glanz umgeben, jetzt lebet in des Himmels sel'gen Reichen. Lass, Herr, mein Lied ihr hohes Lob erreichen, wozu nicht eigne Kraft es kann erheben, denn ihrer Wert war nicht dies Erdenleben, wo nichts ihr kann an Reiz und Tugend gleichen. Er spricht, was nur des Himmels Macht und meine, vermocht, was nur die Herzen kann besiegen, das war in ihr. Sie nahm der Tod uns wieder. Die schönste war sie, seit des Tages Scheine sich Adams Aug entschloss. Dies mag genügen, ich sag es weinend, weinend schreib es nieder. Ende von Abschnitt 42. Ende von Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß.